Fest. Der Podcast der Piratenpartei Nordrhein-Westfalen. Mein Name ist Tobias Stephan, auch bekannt als Xtra-Tobi, und meine Aufgabe ist jetzt zusammen mit noch drei weiteren über die geplante EuviCon zu sprechen. Und ich habe hier im Raum Jill, Matthias und den Tobias, meinen Namensvetter. Stellt euch doch mal eben kurz vor. Hi, ich bin der Gilles und ich bin Koordinator der AG Europa. Und ja. Der Matthias. Ja, ich bin der Matthias, ich bin Koordinator der AG Geldordnung und Finanzpolitik und freue mich auf die EuviCon. Ja, und ich bin Piratus oder auch Tobias, bin hier für die AG Wirtschaft und ja, wollte hier etwas zur EuviCon kundtun. Ja, die letzte EuviCon ist ja in Essen gewesen, das war eine ganz schicke Veranstaltung und es geht ja darum, dass wir uns ein bisschen auf die Bundestagswahl vorbereiten und da ist die Europa- und Wirtschaftskonferenz, denn dafür steht ja diese Abkürzung, eine wichtige Institution. Deswegen kann uns Jill vielleicht mal eben grob erzählen, was ihr so vorhabt. Ja, gerne. Ganz einfach arbeiten und zwar programmatisch. Also wir haben ziemlich viele Anträge bereits vorliegen, die wir da fertig schleifen wollen. Also letztendlich, für die dabei waren, das letzte Mal wird es ähnlich ablaufen. Wir werden in Gruppensitzungen vermutlich, so wie das letzte Mal, Größenordnung 20, 30 Personen höchstens, zusammensitzen und an Anträge arbeiten, die bereits im Entwurf existieren. Oder sogar bei manchen sind wir eigentlich fertig damit mit der AG Europa, aber wir nutzen die EuviCon, um das durch eine andere Öffentlichkeit durchzujagen sozusagen und zu gucken, ob Leute gute Einwürfe haben, womit wir unsere Anträge noch besser machen können. Ja, Matthias, was ist denn so deine Aufgabe? Ja, meine Aufgabe ist, die Vorbereitungen bei der AG Geldordnung zu organisieren. Wir haben einen Schwerpunkt bei der Finanzmarktregulierung. Da sind wir schon relativ weit. Ich muss dazu sagen, dass ich am Suchen der Location beteiligt war und auch am Finden. Das ist das DGB-Haus direkt am Mainufer in Frankfurt am Main. Wir werden auch einen Schwerpunkt haben mit Wahlprogramm, ganz klar, weil die Mehrheit hatte entschieden, dass das der Schwerpunkt sein soll damals im Orga-Team. Und das soll es erstmal gewesen sein. Ja, beim Tobias weiß ich ja auch, dass er nicht nur was von der Wirtschaftspolitik versteht, sondern er weiß ja auch, wie man Geld macht. Aber jetzt möchte ich eigentlich wissen, warum die EuviCon denn für unsere Bundestagswahl von entscheidender Bedeutung ist. Ja, ich meine, es ist schon klar, wir brauchen ein vernünftiges Wahlprogramm, um die Menschen zu begeistern. Und deshalb treffen wir uns dort in Frankfurt. Primär auch, also die Anträge der AG Wirtschaft werden dort natürlich auch thematisiert. Was wir auch vorhaben, ist eine Podiumsdiskussion. Die wird dann am Sonntagmittag stattfinden. Da werden eventuell, das ist noch nicht ganz sicher, Teilnehmer der EZB und der Bundesbank anwesend sein. Ja, und was wir auch noch planen, sind innerhalb einzelner Slots auch Vorträge zu bestimmten Themen, Schwerpunktthemen, auch in der Wirtschaft. So, dass das Thema Geldordnung, habe ich ja so ein bisschen noch auf dem Schirm, wird das auch vorkommen? Ja, wir werden natürlich hier hauptsächlich Aufklärungsarbeit machen. Wir haben ganz neue Studie jetzt vom Max-Planck-Institut reinbekommen vor 2 Tagen, die eine Übersicht gegeben haben über die Kritiken am bestehenden Geldsystem. Das ist ein wunderbarer Fortschritt für uns als AG, weil nicht nur die Bundesbank bewegt sich seit 2, 3 Jahren mit ihren Veröffentlichungen in eine Richtung, die doch das Geldsystem viel realistischer darstellt, als das in der Vergangenheit war. Also hier ist unheimlich viel Aufklärungsarbeit zu leisten und ich darf auch daran erinnern, Schirmachers Buch, was gerade gekommen ist, ist ja auch eine wirkliche Herausforderung, nämlich eine Kritik am Informationskapitalismus und das freut uns in der AG auch sehr stark, von einem bürgerlichen FAZ-Herausgeber so ein Buch jetzt veröffentlicht worden ist. Ja, das klingt ja eigentlich recht vielversprechend. Ich kann mich auch an eine Zeit erinnern, so 2010, da war Wirtschaftspolitik ein Thema, was, naja, eher kaum jemand interessiert hat. Jill, hast du den Eindruck, dass es immer noch so ist? Nee, kann man jetzt nicht mehr behaupten. Also abgesehen davon, dass ich weiß, wie rege die Teilnahme in den AGs Wirtschaft und Geldordnung ist, das hat man auch auf der Euvicon gesehen, dass die Leute nicht nur zahlreich gekommen sind, sondern ziemlich engagiert mitgemacht haben. Und abgesehen davon, ich meine, die Euro-Krise begleitet uns seit jetzt 3 Jahre und das fesselt die Menschen. Ich meine, es wirkt auch bis zu den Menschen. Man sieht die Lohnentwicklung in Deutschland und woanders noch viel schlimmer. Das kriegt halt man alles mit, auch in der Zeitung. Ich glaube, viele Leute machen sich darüber Gedanken. Ja, das ist ja grundsätzlich erstmal schön zu hören, weil das ja eigentlich auch als trockenes Thema gilt. Nichtsdestotrotz betrifft es uns alle. Wir haben ja schon auf dem Bundesparteitag wirtschaftspolitisch sind wir schon ein bisschen vorangekommen, aber das ist ja eher so Grundsatzthema. Geht das, was ihr euch wünscht für das Programm, mehr in den Wahlprogrammbereich? Wird es da konkreter? Ja, also grundsätzlich ist es schon so, dass der Schwerpunkt diesmal wirklich Wahlprogramm sein soll. Das, wie du schon sagst, das letzte Mal ging es mehr so um grundsätzliche Dinge. Jetzt wird es halt speziell um Themen gehen, die die Bürger interessieren, die ihnen auf den Nägeln brennen, sage ich mal. Und das ist mal auf jeden Fall der Schwerpunkt dieser Wirtschaftskrise, die übrigens schon ein bisschen länger geht als 3 Jahre. Und naja, wir werden sehen, was dann dabei rauskommt. Es ist schon viel vorbereitet und ich denke, das wird für die Kommenden, also die Leute, die kommen, sehr spannend werden. Im Übrigen wird es auch ein oder glaube ich 2 Streams geben, die die Euvicon übertragen. Das soll natürlich niemand davon abhalten, auch zu kommen, weil echt vor Ort zu sein, ist sicherlich viel spannender, als an so einem Stream zu hängen. Aber für die, die nicht kommen können oder für die es soweit ist, haben wir dann halt auch 2 Streams, die die einzelnen Räume übertragen und ja, damit alle teilhaben können. Matthias, eine Kleinigkeit möchtest du noch loswerden? Ja, wir möchten auch dieses Politikfeld Wirtschaft und Finanzen füllen und natürlich auch Europa im Rahmen der Initiative Gemeinsames Wahlprogramm. Dort werden ja dann letztendlich wird versucht, den Konsens herzustellen über die Anträge, damit die dann in die Lime-Survey-Umfrage in der gemeinsamen Initiative Wahlprogramm gehen können. Das hatte ich vorhin noch vergessen. Gut, damit wir das jetzt mit der Teilhabe auch festzurren, darf man sich irgendwo anmelden, schon mal eintragen? Ja, es gibt schon eine Seite Wiki bei den Wirtschaftspiraten. Ja, ich mache das ja immer so, um Wiki-Vogonismus zu verhindern, dass wir ganz gerne einen Link hätten. Und da schlage ich vor, dass du mir den Link per E-Mail zur Verfügung stellst und ich werde das dann in die Shownotes zu dem Podcast reinhängen. Damit seien diejenigen, die sich für die Euvicon interessieren und da sein möchten, aufgerufen, sich auch entsprechend kurz anzumelden. Das macht die Planung für die Organisatoren sehr viel leichter. Und dann würde ich sagen, ich danke euch für die Ankündigung und wünsche euch noch einen schönen Abend. Gerne, ja, super, danke dir. Danke. Danke. Tschüss. Ich sage auf jeden Fall auch, kommt und macht mit. Genau, danke. Intro und Outro Musik von Matthias Westlund. East meets West. Veröffentlicht unter Creative Commons Lizenz. Nicht kommerzielle Nutzung und Remix erlaubt. Podcast jetzt abonnieren unter krähennest.piratenpartei-nrw.de.